Dienstag von Helmut Krauser. Ich hab oft Angst, dass dich die Welt überkommt. Pure Angst. Als dein Vater noch herrschte, musste ich nie vor etwas Angst haben. Außer vor ihm. Aber ich wusste immer, was er tat und wie. Da ist es dann keine Angst mehr, sondern... Ich weiß das Wort nicht. Scheiße? Ja. Diese Anna, ich hoffe, du stimmst mir zu im Nachhinein, hat nichts getaugt, wie alle Annas. Du magst es lieber, wenn ich dir zustimme im Nachhinein, statt von Anfang an. Ja, sonst wärst du dir nie sicher, ob ich recht gehabt habe. Ich könnte 99 Mal recht behalten, aber du würdest beim 100. Fall noch an mir zweifeln. So bist du. Ich hab so gern recht, wenn es für dich ist. Es ist mir lieber, du kochst ein Essen, wenn es für mich ist. Ich werde kochen, was du willst. Ich will eine Anna, die taugt. Die gibt es ja nicht. Aber du wirst sie alle probieren, damit du es weißt. Dein Sarg wird dann auf meinen fallen und du wirst sagen, nein, aber du würdest es denken, wenn du noch denken und sagen könntest. Sie hat recht behalten. Meine Mutter. Aber du würdest es weder sagen noch denken, allein aus Trotz. Weil dein Widerspruch ein Schweigen vom Hals hinaufgeschraubt hat in den Kopf. Das Recht haben muss einmal sterben und sein Recht hinterlassen, damit es dann der Nächste hat. Wen hast du, wenn nicht mich? Ich gebe arg Acht, dass du nicht lange einsam Recht behältst. Und wenn es einmal so sein muss, mach, dass keine Anna dich beerbt. Rechthaberisch unser Grab in Wallung bringt, selbst wenn wir nicht mehr sagen, was wir denken. Täten. Heute kommt noch eine Anna. Was für eine Anna? Eine aus der Kontaktanzeigenzeitung. Heute? Ja. Wenn es Nacht ist? Bitterfinstere Nacht. Die willst du zum Essen da behalten? Ich will sie für dein Recht behalten, ausprobieren. Das wird wieder so eine Anna sein. Nur, dass sie Elke heißt. Etwas Besonderes. Am Telefon. Du wirst sie nicht mögen. Freilich nicht. Sei denn, diese Elke Anna wäre zum gar nicht recht behalten und machte uns ein Kind? Das wäre mein Kindeskind. Das hätte ich lieb. Aber dann muss sie gehen. Natürlich, Mama. Wir essen, machen unser Kind, dann geht sie. Du ziehst mich auf. Ein Kind braucht Zeit. 3 Jahreszeiten lang. Oder wenigstens 2 und eine halbe. Ja, dann. Dann? Machen wir keines. Machen wir nur. Was? Einen Versuch? Das sind diese elendlangen halben Sachen, Sohn. Die man wie schnelle Fehler macht, die man irgendwann fertig machen muss. Man muss als Mann im Leben vieles tun, was Mütter nicht verstehen. Und tut es, um den Müttern ihre Rechtbehaltung zu bewahren. Gute Mütter wissen das und dulden stumm. Jetzt koch ein Essen, das man mir und jeder Anna, selbst wenn sie Elke heißt, schamlos anbieten kann. Ich hole Wein aus dem Keller und stelle ihn warm. Dann höre ich von dir kein Sterbenswort. Still sollst du sein und oben warten, bis die Nacht vorüber ist an uns. Ich bin so stolz auf dich. Ich könnte heulen. Als dein Vater noch hier war und so gar nicht wie du, wollte ich ihn nur deshalb nicht beenden, weil er seine halbe Sache an dir so gut vollbracht hat, dass ich heulen könnte. Schon gut. Wenn wir zwei tot sind, das wird schön. Ich habe im Lauf der Jahre ein kleines Dramolett bekommen. Einen theatralen Pleonasmus sozusagen, mit dem sich meine Seele sozusagen der Wirklichkeit zu stellen beginnt. Mein einziges Kind. Trag es mir vor und ich werde sagen, ob du es behalten darfst. Seien Sie nicht so streng. Es ist noch unerzogen. Bitte, Sie stellen sich am besten eine dunkle Bühne vor, mit einem Lichtstrahl auf die Mitte. Darin ist nichts. Nur der Lichtkegel, der macht das Publikum glauben, es käme gleich viel Wichtiges. Und dann, von links oder rechts, ist beinahe egal, Auftritt Grauen. Viola Flageolet Molto. Das Grauen sieht sich schnüffelnd um, äugt zum Himmel, von dem Klaviere fallen könnten. Hungrig greift es nach einem verheirateten Wurm. Es frisst den Wurm und spricht lautlos mit dem Mond, wiewohl natürlich kein Mond sichtbar sein darf. All dem, das ist mir wohl bewusst, sieht das Publikum noch ohne Rührung zu. Einige schmunzeln, andere langweilen sich sogar. Von Ferne ruft die Mutter des Grauens nach ihrem Kind. Das Grauen zuckt zusammen. Wo soll es sich verstecken? Schweigen ohne Abgrund. Chinesischer Gong, die Panik des Grauens illustrierend. Im Publikum beginnt man, sich über das Grauen lustig zu machen. Die Wurmfrau stirbt den Liebestod. Wieder die Stimme. Kind. Ein unbeteiligter Passant kreuzt von rechts gegen den Wind. Ihm hinterdrein stiehlt sich das Grauen aus dem Sichtfeld des Publikums, bleibt aber während des gesamten noch folgenden Geschehens in der Nähe und denkt über mögliche Eingriffe nach. Super. Auftritt der Mutter des Grauens. Seltsame Musik, die Seelenlage der Mutter des Grauens persiflierend. Abgang Mutter, Auftritt des bitteren Nachgeschmacks. Und? Mehr? Hab ich noch nicht. Super. Das behältst du. Danke. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind Anna? Ich bin Elke. Das selbstverständlich. Tolle Wohnung. So viel Teppich. Und ein Tisch. Es sind auch Fenster da. Hinter den Rollläden. Möchten Sie sich nicht setzen? Sofern keine Umstände damit. Nein, dieser Stuhl ist vorhergesehen für Ihre Person. Schön. Sitzt sich. Wie maßgeschnitzt. Echt geil. Sie haben also heute Nacht nichts anderes mehr vor, als hier mich? Sag mir ein Kompliment. Ein irgendeins? Sie sehen reizend aus in diesem Kleid. In diesem Kleid besonders? Ich bin ein starkes Stück. Ein Sonntagsfleisch. Das ist mir ganz bewusst. Und du? Ich? Nun, mehr was für jeden Tag. Bis auf den Mittwoch. Mittwoch ist zum Kotzen. Heute ist aber nicht Mittwoch. Nein, nein. Du hast die Welt durchschaut, nicht wahr? Nun, man tut. Das ist ein sehr gemütliches Zimmer. Bei Kerzenschein. Es ist flauschig, wie ein Tier. Nicht ganz stubenrein, aber eben deshalb. Ah, die Wendeltreppe dort... Sie führt wohin? Aufwärts, auch umgekehrt, von oben. Das ist alles sehr durchdacht. Du lebst allein hier? Nun, was heißt schon leben? Und es riecht auch ziemlich... warm. Man muss fast die Bluse ein wenig lüften. Ein wenig. Fast. Sie wissen, was Sie an sich haben? Mach mir eine Versprechung, dass ich am Morgen traurig sein werde, hiervon zu verschwinden. Morgen. Morgen ist Mittwoch. Sie sollten nicht verschwinden. Wollen. Ob traurig oder nicht. Was für eine Hure. Wie wir das nennen. Lass sie schwer an dir kauen. Nein, nein! Mutter! Bitte um Verzeihung. Meine Mutter ist sehr eigen. Wie es alten Müttern eigen ist. Natürlich eigen. Klich. Sie müssen sich deswegen keine Gedanken machen. Genügt, dass sie denkt. Sie denkt, wir machen hier Kinder. So ist sie. Das ist mir gut vertraut. Ich arbeite im Supermarkt, wo man mit einigem vertraut wird mit der Zeit. Vor allem Zeit. Machen wir ein Kind. Jetzt? Womit? Wir könnten zusammenlegen, was wir haben. Oh. Reicht höchstens für ein kleines Kind. Du bist komplex. Willst mehr. Wir könnten uns von mir aus küssen. Kannst du küssen? Sie sind sehr zielstrebig. Ja? Sieht deine Mutter uns zu? Ich weiß nicht. Manchmal hängt sie oben an der Treppe wie eine Fledermaus. Frisst mir die Schmetterlinge aus dem Bauch. Dann könnte ich sowas von gegen ihren Kopf treten. Das stört mich gar nicht. Im Gegenteil. Sie ist auch eine gute Köchin. Hat was auf dem Herd hinterlassen. Das, was so warm riecht. Eine kleine Sauerei. Für uns. Soll ich Ihnen noch etwas verraten? Absolut. Verräter sind geil. Ich besitze Wein. Im Ernst? Den könnten wir trinken. Beim Reden. Dann bin ich dir nicht unbequem? Nein, Sie sind sehr komfortabel. Ich habe durchaus nun Penis. Oh, ist er... Ist? Ansteckend? Er will heraus aus mir, jedoch... Jedoch? Ja, ganz geht sowas nie mehr raus. Das soll wohl eine Warnung sein. Ja. Verstehe. Ich hatte übrigens schon öfters Penis. Nie in bedrohlichem Ausmaß, aber... Öfters? Jahrelang. Chronisch. Wenn meine Mutter das wüsste, würde sie... Würde sie? Meine Mutter hat nie Penis gehabt. Nie. Nun, sie hatte meinen Vater, aber der war... Vertreter. Ich bin seit einem ganzen halben Jahr penisfrei. Wir müssen jetzt essen, um groß zu werden. Du hast Angst vor mir? Ja. Das ist schön. Hol sie doch her. Pardon? Ich mag mir präsentierte Mütter. Wenn ihre Allgegenwart schrumpft durch bloße Präsenz, sie soll mir ins junge Gesicht sehen müssen. Einsehen und ergriffen werden von rasender Wehmut. Kommt geil, Schlampe. Essen Sie. Ich habe den Wein entkühlt. Es ist roter Franzose, der es warm mag. Du bist ein Genießer. Ein sehr, sehr stilles Wasser. Nicht? Nun, ein leichtes Prickeln spüre ich schon. Dass ich mit Ihrer Erlaubnis hochschaukeln könnte, bis hin zur ungehemmten Aufgewühltheit. Mach der Königin ein Kind und zack. Misch du dich nicht rein. Nicht vor anderen. Es ist mir peinlich, so spät noch Sohn sein zu müssen, wenn andere längst Väter sind. Besorg's ihr. Es ist heute nicht wie sonst. Viele sagen das. Sonst ist es immer anders. Behaupten die. Es könnte sogar morgen anders sein als sonst. Es fühlt sich etwas ganz und gar ungewohnt an. Sie sind etwas Besonderes. Wenn Sie jetzt aufstehen und fliehen würden. Aber keine steht auf. Keine flieht. Mittwoch wird es überallen. Das ist der Lauf der Dinge. Amen. Du bist ein starker Sohnemann. Das schmeckt? Was ist das? Anna. Welche Anna? Die letzte. Ich habe keinen Penis mehr. Meine Mutter, ich weiß, ich müsste sie endlich einmal zerstückeln, aber die Zeit dafür, immer kommt eine Lust dazwischen. Und nichts, weiß Gott, ist köstlicher als Anna, wenn sie zuletzt vorbei ist. Und Donnerstag. Gott weiß davon? Gott weiß, glaub ich, alles. Manches will er nicht wahrhaben, doch auch das geschieht dann nicht grundsätzlich gottlos. Ich bin eine Supermarktschlampe. Religiöses treibt ein Gegähne aus mir. Manch Religiöses kann sehr spannend sein. Letzte Dinge sind reizvoll. Jedes Mal, wenn eine Anna kommt, sag ich, du bist das letzte Ding. Aber dann... Mein Name ist Elke. Gewiss, aber zufällig nicht. Sie könnten genauso gut Anna heißen. Nein, meine ältere Schwester hieß Anna. Hieß? Ist sie gestorben? Ja. Hier? Bei uns? Nein. Ich dachte für einen Moment, man soll nicht denken auf Verdacht. Sie haben dieses Strahlen an sich, wie ein Racheengel. Du solltest nicht so viel Angst haben. Zahnarzthelferschlampen mögen das. Manchmal. Supermarktschlampen definitiv nicht. Ja. Sie möchten nicht poetisch-romantisch sein. Sie wollen genommen werden, grad wie sie sind. Wären sie nicht, wie sie sind, ich hätte sie längst an der Wurzel gepackt. So tut es mir um den roten Wein leid. Ich will, dass du poetisch-romantisch wirst an ihr. Jetzt gleich. Du musst nicht zwingen. Bist du ein Muttersohn? Dann handle. Befehl ist Befehl. Warum verunsichern Sie mich derart? Mein Dasein wirkt grad hinaus lächerlich. Ich möchte drei Schlingen machen und unsere Hälse durchstecken, uns reinhängen, bis ich frei bin. Hüte dich. Es ist immer dasselbe. Der eine kann nicht, beim anderen ist es sonst anders. Der dritte hat Mutter im Endstadium. Ich lebe in einem Befehlsnotstand am Rand der Front. Unbedacht bei blank geputztem Mond. Der Mond ist, wie auch immer, da. Wiewohl er natürlich nicht sichtbar sein darf. Besorg's ihr. Gehen Sie, bitte. Die anderen Annas waren anders. Seit Jahren habe ich Penis und Mutter. Das sind Geburtsfehler, keine Krankheiten. Sie aber haben Vagina pectoris. Von dunklem Schleim verseucht. Ihre Schamlippen müssen Blütenblätter groß sein. Und ihr Sekret muss dickflüssig sein und klebrig, sehr süß. Wie exotische Pflanzen, die mit gezuckertem Aasgeruch Fliegen anlocken. Oh, mein Begehren, meine hinauszüngelnde Leidenschaft. Ich liebe sie sogar. Ich würde alles sagen, damit sie gehen. Besorg's ihr. Ich bin eine Elke von vielen. Zur Anna macht mich das noch nicht. Ich tippe Zahlen und nenne Summen. Dann nehme ich Geld und gebe Geld zurück. Bin eingebunden in den Kreislauf des Gebens und Nehmens. Wenn mich jemand mit Anstand nimmt, dem gebe ich's anstandslos zurück. Ich bin ein idyllischer Umschlagplatz. Meine Beine sind schön, mein Gesicht lässt sich sehen, mein Mund ist groß, meine Brüste sind oho. Besorg's ihr. Elke klingt schräg. Ich wusste nicht, dass es weltlich außer Annas Frauen gibt. Meine Mutter, selbst sie heißt im Ursprung Anna. ich als Einziger nenne sie Mutter. Verweichlicht habe ich ihn. Hol deine Mutter. Wir machen es zu dritt. Ich will ihren verdorrten Unterleib feucht lecken. Ist er erst vom Rumpf getrennt? Will ihren abgetrennten Kopf Mund zu Mund beatmen. Aus purer Bosheit. Und ihre abgeschnittenen Brüste Straßenwelpen zur Fütterung geben, damit sie noch von Nutzen sind. Spät. Aber ein allerletztendliches Mal. Das ist ja so gemein. Klingt, als wäre es anders gar nicht denkbar. Als müsste nur etwas in mir zum Klingen gebracht. Etwas anderes dafür umgebracht werden. Ich habe mein eigenes Beil dabei. Siehst du? Ein Damenbeil. Für jede Handtasche. Ja, nett. Meines ist größer. Hier. Was willst du? Entscheide dich. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular time I'm not compatible with. Just want your extra time and your... Man kann sich für ein Schaumbad entscheiden. Oder gegen den Tiefsinn in allem. Für seine Mutter entscheidet man sich nicht. Eher umgekehrt. Ich bin eine ihrer Entscheidungen. Wenn ich es so sage, klingt es gynäkologisch. Sie hat außer mir kaum größere Entscheidungen gehabt. Ich will das Wort getroffen vermeiden. Man trifft nicht mit jeder Entscheidung. Von meiner Sicht aus war ich eine gute Entscheidung. Kann damit leben. Muss. Dann ist ja alles super gut. Mama hat mich früher manchmal bereut. Als mein Vater noch da war und er Mama nicht mehr mochte, weil ich da war. Mein Vater übrigens war keine Entscheidung meiner Mutter. Nein, Entscheidung kommt als Wort dafür nicht in Frage. Eher Zufall. Zufall nach einer Verkettung zu schnell getrunkener Weingläser. Ich muss gleich heulen. Als der Vater krepiert ist auf dem Klo, am Herzstillstand, seither liebt sie mich. Der Vater kommt nie mehr zurück. Er ging fort mit nicht abgewischtem Arsch. Ich muss früh raus. Wann endlich kommst du auf mich? Die Annas, die sonst hier sind, wollen applaudert werden, schütten ihre Herzen vor mir aus. Dann glauben wir den Müll gemeinsam aus den Teppich und ordnen ihn in eine Kette. Zur besseren Nachvollziehbarkeit. Fissimatenten, versprengte Momente und schwere Trümmer, die man mit beiden Händen fortschaffen muss. Super, behalt das für dich. Alle Annas suchen eine Kette, die erklärt, warum, was, wie geschah. Wir kommen uns über Fälschungen näher. Wir legen uns einander zurecht. Wenn wir geordnet liegen, alkoholisch austariert, kommt ein Kuss, dann noch einer, noch zwei oder drei, dann schütten wir unsere Sekrete ineinander und schauen an die Decke. Mama räumt auf. Das ist furchtbar. In jeder Kneipe nur eine Stunde lang nicht Nein zu sagen. Schon liegt jemand auf mir. Man presst Geschichten in mich hinein. Die behalte ich tief innen. Und wenn ich tot bin, sind die auch tot. Das gefällt mir. Wie grausam und roh sie sind. Dergleichen ist mir bisher nicht begegnet. Du würdest deine Geschichte gern in mir hinterlegen, damit niemand je eine Spur von dir findet. Ich höre ihnen sehr gerne zu. Das war bei keiner Anna so. Die meisten habe ich unterbrechen müssen. Lass uns die Alte zerhacken. Lass uns ihre Teilchen sinnlos herumwerfen und lachen bei krachender Schwarte. Physimatenten und schwere Trümmer. Die kleineren Stücke spülen wir ins Klo. Und wenn das Wasser Beifall rauscht, lieben wir uns. Jetzt reden Sie wie meine Mutter. So habe ich mich nie ausgedrückt. Du willst, dass ich es mache? Allein? Damit du hinterher behaupten kannst, erhobenen Hauptes, allen Ernstes? Ich weiß nicht. Will ich? Deinen Dreck machst du gefälligst selber weg. Das hat Mama nie von mir verlangt. Mama tut. Sie vollendet Tatsachen. Schneller, als ich schauen kann. Dann ist es gut, weil anders nicht mehr möglich. Zu guter Letzt. Mein Charakter ist von grandioser Unentschlossenheit. Es wühlt. Filme tropfen einem von der Stirn. Jeder sucht in den Pfützen nach Bildern, die halten. Ich habe die Filme gesehen. Sehr oft. Sie gingen vorüber. In die Nacht. Meine Mutter bliebe hier, läse die Annas zu Ende und müsste verhungern. Dann, durchnässt und frierend, kehrten wir zurück, ließen Luft in alle Zimmer, breiteten Kissen aus, in allen Ecken hätten uns lieb. Mein Herz wird ganz zur Großleinwand, spiele ich solche Filme auf ihm ab. Ich bin ein einfaches Geschöpf, das von Gott Postmord einfach lieb gehabt werden muss. Bin für die Nachwelt nichts als die Summe der Ejakulate, die in mir Blei befanden. Als netter Moment. Aber aus Mitleid kam keiner in mich. Niemals. Hörst du das, Anna? Wie strahlend sie redet. Diese, das muss einmal gesagt sein, Fotze, ist mit vielen stillen Wassern gewaschen, ist dennoch nicht ganz sauber. Was selbst deine Verblendung noch bemerken müsste, inmitten eines Krieges nennen sich Annas oft Elke. Zur Verwirrung des Gegners. Jedes Windskind weiß das. Ich bin kein Kind mehr. Ja, deine natürlichen Instinkte sind verwittert. Mutter? Anna! Zeig dich! Psst, bitte. Es hilft ja nichts. Wann hat dich dein Gemahl zum letzten Mal gemahlen? Weißt du es noch? Ich meine, fein gemahlen, quasi verpulvert. So was gab es bei uns nicht. Wir sind eine anständige Vergangenheit. Tun Sie jetzt an meinem Sohn, was er an mir nicht lassen kann und vergehen Sie. Nicht schimpfen. Nicht schimpfen. Entspannt euch. Atmet. Bewusst. Ihr atmet noch. Elke? Hm? Ich habe für mein Dramolett auch ein Finale skizziert. Sehr skizzenhaft. Du kannst es genießen oder unterbrechen. Verrat es mir. Nun. Das Grauen ist nach vielen Abenteuern in fernen, wilden Ländern alt geworden. Und müde. Es kommt an eine lichte Aue und muss ein wenig rasten. Und wird von seiner Mutter eingeholt. Kind! Aber die Mutter, die auftritt, ist gar nicht alt. Sondern wunderschön. Und sie ist du. Von diesem Moment an stellen die Bühnenbretter einen fliegenden Teppich dar, der sich vom Erdboden losgerissen hat und vom Südwind fortgeweht wird. Der Teppich ist sehr flauschig. Drunten im Publikum entstehen Tumulte. Alle wollen dabei sein, auf dem großen Teppich mitfliegen, zum Licht hin. Alle Rollläden gehen hoch. Jetzt öffnet sich das All. Wir beide stehen in einem blühenden Garten bei Vogelgezwitscher. Hübsch. Und der Himmel ist ein Kaleidoskop aus Edelsteinen. Und wir liegen, du die Schönheit und ich das Grauen, in Wiesen voll rötlicher Blumen. Während am helllichten Tag die Sterne zu sehen sind und der Regen nur an gewissen Stellen fällt, am Horizont gleißende Wasserfälle. Wir sagen uns liebevolle Sachen, streicheln unsere entlegensten Stellen. Jetzt ist es Zeit, dich zu duzen. Jetzt bist du eine entzückende Liebesgeschichte. Eine Liebeskurzgeschichte. Das sind die schönsten, weil alles Banale vermieden werden kann. Musik, die arkadische Schönheit des Grauens untermalt. Da sitzen der Wurm und seine Wurmfrau, haben alles vergeben. Auch die unbeteiligten Passanten tauchen wunderbar auf, kehren zurück aus dem Vergessen. Alle Geschichten blühen auf aus den Leibern der Frauen. Weiß wird die Luft, wie aus tausend Hochzeitswaltern. Ich liebe dich, Anna Mutter. Ich würde alles sagen, damit du bleibst. Ich bin alt. Sie aber war leicht geschürzten Herzens und betrunken. Jetzt wischt sie auf. Eine außerordentliche Frau. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles in Ordnung. Dass immer Mordsgeschrei drum gemacht werden muss, immer und immer, damit das Nachhinein gut kommt. Ich hab dich so lieb, wie rot du bist. Komm in meinen Schoß, Kind. Keine Angst. Mama? Ja? Sieht Gott uns zu? Er sitzt und denkt sich seinen Teil. Was denkt er denn? Das, mein Sohn, geht uns nichts an. Iss. Wird kalt.